الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. Und wir haben in diese paar gezählte Ayaten gehört, die Allah subhanahu wa ta'ala uns gesagt hat. Und wenn ihr die Gunst von Allah aufzählt, dann werdet ihr das nicht schaffen, das zu Ende zu zählen. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns so viele Gnaden gegeben. Er hat uns Gesundheit gegeben. Er hat uns den Glauben gegeben, dass wir an ihn glauben. Und er hat uns so viele Hulde und so viele Gnaden geschenkt. Aber die Menschen sind undankbar. Viele Menschen verleugnen Allah. Und viele Menschen lehnen Allah ab. Und wenn du mit ihm redest, dann siehst du ihn nur vom Dunya abhängig. Deswegen, liebe Bruder, denke daran, dass du vor Allah stehen wirst und dass du keine Entschuldigung mehr hast. Bereite dich dafür, für den Tag der Abrechnung, da wo alle Menschen stehen werden und da wo jeder von uns danach gefragt wird, was er in diesem Leben erworben hat. Alhamdulillah, von seinen Gnaden, die er uns gegeben hat, dass wir uns hier treffen dürfen. Nicht jeder hat diese Gnade bekommen. So viele haben das verpasst. Aber du bist heute auserwählt. Du bist heute von Allah gewählt, dass du hier kommst, damit deine Sünden vergeben werden. Damit du Allah subhanahu wa ta'ala gedenkst und Lob preist. Deswegen danken wir Allah subhanahu wa ta'ala und wir beten ihn. Und wir bitten ihn, dass er uns befestigt. Möge Allah unsere Sünden vergeben und uns verzeihen. Möge Allah unsere Sünden alle tilgen. Alles, was wir wissen und was wir nicht wissen. Liebe Brüder, heute ist der letzte Unterricht von unserer Serie Die Pläne und die Listen des Satans. Und heute ist eine Kriegserklärung gegen den Scheitan. Heute findet in einer Al-Nur-Moschee eine Schlacht an. Statt, hä? Was für eine Schlacht? Heute findet in einer Al-Nur-Moschee eine Schlacht statt. Wir müssen jetzt unsere Waffen nehmen, in Hand nehmen. Und richtig gucken. Und zuhören und die Befehle von dem Befehlshaber richtig hören. Heute, insha'Allah ta'ala, werden alle Shayatin, die mit uns sind, sie werden weinen und heulen. Heute, insha'Allah ta'ala, gewinnen wir die Shayatin. Heute nehmen wir die Waffen, die wir in unserem Leben den Scheitan bekämpfen. Deswegen, ich habe keine Zeit dafür, Einführungen zu geben, sondern gleich geben wir Waffe nach der anderen. Ich habe in alle Sunnenbücher gesucht. In alle. Über 20 Sunnenbücher. Bukhari, Muslim, Ahmed, Tirmidhi, Abu Dawud, alle Sunnenbücher. Ich habe einfach Al-Shaytan eingegeben. Ich habe über 2600 Ahadithen gefunden über den Shaytan. Ich habe für euch nur ein paar auserwählt. Und viele habe ich gelassen aufgrund der Zeit. Und deswegen habe ich diese Ahadithen gesammelt, die uns diese Waffen geben, wie wir den Scheitan totschlagen und ihn zerstören. Alhamdulillah, der Islam hat uns alles gelehrt. Er hat uns gelehrt, wie wir uns schützen davor, wie der Scheitan uns in Schirk und in den Unglauben bringt. Er hat uns davor beschützt. Und er hat uns auch alle anderen Methoden gegeben, bis zu Kleinigkeiten, die wir in unserem Leben sehen werden. Wie zum Beispiel, du darfst nicht zum Beispiel auf dem Bauch schlafen. Das ist doch Kleinigkeiten. Bis zu diesem Niveau. Erste Hadith oder die erste Nuklearwaffe ist von Malik. Ist von Malik. Muwatta al-Imam Malik. Und Hadith ist sahih, die finden wir auch bei Bukhari und Muslim. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sagt, الشيطان يهم بالواحد والاثنين. Der Shaitan, der greift den einen und zwei. فإذا كانوا ثلاثة لم يهم بهم. Aber wenn es drei sind, dann entfernt er sich von ihnen. Was heißt das? Der nächste Hadith erklärt uns, was Muhammad sallallahu alaihi wasallam damit meint. Der Hadith finden wir bei Abu Dawud. والإمام الألباني zeichnet das als حسن gute Hadith. محمد صلى الله عليه وسلم sagt: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. Wenn drei Leute zusammen sind und das Gebet nicht verrichten in einer Stadt, in einem Dorf, das Gebet nicht verrichten, das heißt, dass der Scheitan sie im Griff hat. Und ihr müsst wissen, haltet an die Gruppe fest, weil der Fuchs, der frisst nur die getrennte Schaf, die von der Gruppe getrennt ist, der Wolf. Der Wolf frisst nur diese Schaf, die von der Gruppe getrennt ist. Und dieser Wolf ist der Scheitan. Und dieser Schaf wärest du gewesen, wenn du nicht an die Gruppe festhältst. Beispiel. Diese Gruppe der Muslime in der Moschee. Es gibt ein paar Brüder, die sagen, Wallahi, es reicht mir, wenn ich von Paltalk höre. Es reicht mir, wenn ich von Internet den Unterricht höre. Oder ich gehe nicht zum Unterricht. Ich bete doch meine Gebete. Dann sagen wir ihm, sei sicher, dass der Satan dich im Visier hat. Deswegen halt es an die Gruppe. Das ist die erste sichere Waffe gegen den Scheitan, dass du unter deinen Brüdern bist, die dich unterstützen und die dir bei deiner Religion helfen. Die dritte Waffe. An Abi Huraira, Hadith ist bei Malik, sowie auch bei Bukhari, sowie auch bei Muslim. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, man qala la ilaha illallah, derjenige, der sagt, la ilaha illallah, wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir, in einem Tag, 100 Mal, derjenige, der das 100 Mal am Tag sagt, was passiert da? كانت له عدل عشر رقاب. Er bekommt als Lohn, als hätte er 10 Leute von dem Tod befreit. Und als Lohn schreibt ihm Allah Ta'ala 100 Hasana. Und er löscht ihm 100 schlechte Taten. Und sie sind für ihn, diese 100 Mal Erwähnung, sie sind für ihn als Schutz gegen den Scheitan in dem ganzen Tag. Allahu Akbar. In dem ganzen Tag bist du geschützt vom Scheitan. Das ist ein Versprechen von Muhammad sallallahu alaihi wasallam. كانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. Bis er den Abend erreicht. Wenn er das am Morgen sagt, dann hat er einen Schutz bis zum Abend. Und keiner hat an dem Tag besser getan als er. Nur außer einem, der mehr gesagt hat. Also mehr als 100. Vierte Nuklearwaffe. Für diejenigen, die Autos haben und die gemütlich fahren und sie haben ein paar Kassetten oder CDs von Lieder und Musik. Weißt du, was da passiert, wenn du das tust? Weißt du, wer neben dir sitzt? Weißt du, wer neben dir da sich einschnallt und sitzt und er macht sich auch gemütlich? Das ist der gehasste Satan. Und derjenige, der Allah erwähnt während seiner Fahrt, da kommt ein Engel, er sitzt neben ihm und er hört ihm zu. Wer hat das gesagt? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Der Hadith ist bei Tabarani, im Mu'jam al-Kabir. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt: "Ma min rakibin yakhlu fi masirihi bi dhikri billahi wa dhikrihi illa radifahu malak." Jeder, der sein Transportmittel fährt und erwähnt dabei Allah subhanahu wa ta'ala, dann ist sein Mitfahrer ein Engel. ولا يخلو بشعر ونحوه إلا ردفه شيطان. Und derjenige, der stattdessen, also statt dem Koran und Gottes Erwähnung, derjenige, der mit Gedicht und sowas ähnliches wie Lieder und Musik fährt, sein Mitfahrer ist ein Scheitan. Weißt du jetzt, hein? Alles klar. Wenn du willst, dass der Scheitan mit dir fährt, dann mach das. Du bist frei. Und wenn du willst, dass Allah dir einen Engel schenkt und schickt, der neben dir sitzt und für dich betet, dann mach das. Und sei sicher, wenn du fährst, du bist zwischen Tod und Leben. Du weißt nicht, vielleicht stirbst du demnächst. Denke daran, wie du Allah treffen wirst. Mit einem Lied von Michael Jackson oder mit einer Sura von dem Koran, Surat Ibrahim, wie wir jetzt gelesen haben. Denke daran und du hast die Wahl. Muhammad s.a.w. sagt, إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ. Die Taten sind entsprechend ihre Ende. Wenn deine Ende gut ist, dann ist dein Aufenthalt inshallah ta'ala gut mit Allah. Wenn dein Ende schlecht ist, dann ist dein Aufenthalt schlecht. Deswegen möge Allah ta'ala uns eine schöne Ende geben. Dass wir entweder niederwerfend sterben oder in einem schönen Sterben für Allah subhanahu wa ta'ala. Möge Allah uns ein gutes Sterben schenken. Jetzt, wenn du schlafen gehst und du hast Fernseher geguckt, du hast deine Zeit verloren und du gehst auf einmal ins Bett, müde, kaputt und du willst nur schlafen. Einer, der nicht auf dem Weg Allahs ist, der denkt nicht daran, dass er sich vorher bewaffnen muss. Es passieren viele Sachen. Derjenige, der ins Bett geht, der Scheitan beobachtet ihn erstmal. Was macht er gerade? Geht er direkt ins Bett? Oder was tut er jetzt? Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt uns in einem Hadith bei Imam Malik, sowie bei Bukhari und bei Muslim, er sagt, يَعْقِدُ الشَّيْطَانُ عَلَىٰ قَافِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُمْ إِذَا هُوَ نَامْ ثَلَاثَ عُقَدْ يَضْرِبُ مَكَانَ كُلْ أَزُ. Der Shaitan, wenn man schläft, dann kommt er und er macht drei Knoten in deine, wie heißt Nacken, ja? In deinen Nacken. Er macht drei Knoten. Wie sehen diese Knoten aus? Allahu a'lam. Wissen wir nicht. Das ist verborgene Sache. Aber wisse, dass der Shaitan mit dir was macht. bevor du schläfst. Er macht drei Knoten in deine Nacken. Was macht er? Wenn er jede Knote macht, er schlägt er drauf und sagt, عَلَيْكَ لَيْلٌ طَوِيلٌ. Du sollst eine lange Nacht haben. Eine lange Nacht sollst du haben. Und er macht die dritte Knote und er schlägt da drauf. Und er sagt dir, du sollst eine lange Nacht haben. فَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ. Wenn man aufsteht, فَذَكَرَ اللَّهِ. Und beim Aufstehen erwähnst du Allah. Wie? Du sagst, Alhamdulillah. الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Alles Lob gebührt Allah, der uns das Leben gegeben hat, nachdem er uns sterben ließ. Also, wenn du Allah erwähnst, was macht? Die erste Knote geht auf. فإن صلى انحلت عقدة. Und wenn du betest, dann geht, wenn er sich wäscht, dann geht die zweite Knote auf. Und wenn er betet, dann geht die dritte Knote auf. فأصبح نشيطا طيب النفس. Und was ist die Folge dafür? Er ist auf einmal aktiv und er hat sehr schönes Gefühl in seinem Herzen. Du fühlst das, sei sicher. Wenn du das machst, wallahi, beim Aufstehen ist das ein bisschen hart. Wenn du dich wäschst, beginnt ein bisschen. Auf einmal, wenn du betest, dann sagst du, oh, schön, jetzt möchte ich mal gerne frühstücken, möchte ich gerne etwas lesen. Auf einmal bist du munter und aktiv. Und wenn er das nicht macht, وَإِلَّا أَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ كَسْلَانٍ. Und wenn er das nicht tut, und wenn du das nicht schaffst, alles, was wir gesagt haben, dann stehst du auf mit einem schlimmen, mit schlimmen Gefühlen und faul. Richtig faul. Und das ist alles von Shaitan. Es gibt eine Waffe, die wir in unserem Haus lassen. Das sind Raketen, die Richtung Shaitan gerichtet sind. Und wenn er versucht, das Haus einzutreten, die Rakete geht automatisch auf. Und die trifft ihn. In Herzen. Was ist diese Rakete? Al-Baqarah. Surat al-Baqarah. Diese heilige Sura. Und was lässt dich wissen, was Al-Baqarah ist? Diese gesegnete Sura ist eine harte Waffe gegen den Shaitan. Wisst ihr, was Muhammad s.a.w. dazu sagt? In Sahih Muslim sagt er, لا تجعلوا بيوتكم مقابر. إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. Lasst nicht eure Häuser wie Grabstätten. Und wisset, dass der Satan von dem Haus flüchtet, wo Al-Baqarah gelesen wird. Und wisset, dass der Satan flüchtet von dem Haus, wo Surat Al-Baqarah gelesen wird. Eine andere Waffe gegen den Shaitan. Und wir wissen, alles ist ja mit Gottes Erwähnung verbunden. Bei allen Sachen gibt es nur einen Satz, was du sagst. Einmal, der Hadith ist bei Bukhari und Muslim, erzählt uns Sulaiman ibn Sarb. Er sagte, كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. Ich war einmal mit dem Prophet صلى الله عليه وسلم sitzen. Und da waren zwei Männer, وَرَجُلَانِ يَسْتَبَّانِ. Zwei Männer haben sich gestritten. Und einer schimpft den anderen. Beschimpft den anderen. Einer von ihnen, فَأَحَدُهُمْ أَحْمَرَّ وَجْهُهُ وَانْتَفَخَتْ أَوْدَاجُهُ. Einer von ihnen, der hat rotes Gesicht bekommen und seine Halsader sind so dick geworden. von dem Zorn. Ha? فقال النبي صلى الله عليه وسلم und der Prophet sagte إني لأعلم كلمة. Ich weiß ein Wort, ein Satz. لو قالها, wenn das sagt, ذهب عنه ما يجد. Wenn das sagt, dann wird sich davon befreit, was jetzt in sich hat. Von dieser roten Farbe und von diesem Zorn. Ich weiß einen Satz, wenn das sagt, dann Allah Ta'ala befreit ihn davon. Dann sagen sie, was ist ja Rasulallah? Dann sagt A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ich nehme Zuflucht bei Allah von dem gehassten Satan. Wenn das sagt, dann wird sein Zorn erwischt. Dann sind sie zu dem Mann gegangen. Sie sagen ihm, weißt du, was Muhammad s.a.w. uns gesagt hat? Dann sagt was was? Da haben sie gesagt, hat gesagt, hat einen Satz, wenn du das erwähnst, dann wird dein Zorn erlischt. Dann sagt was denn? Dann sagen sie, A'udhu billahi minash shaitan rajim. War ja zornig dabei. Dann sagt ach, was denkst ihr, bin ich besessen oder was? Nein, sage ich nicht. Deswegen merkst du das. Wenn jemand zornig ist, du sagst ihm, ja Bruder, sag A'udhu billahi minash shaitan rajim. Guckt dich hart, will dich sogar schlagen. Warum du ihm sagst, sag A'udhu billahi minash shaitan rajim. Das ist ein Beweis, dass der Shaitan ihn im Griff hat. Deswegen, ein Mu'min, der an Allah glaubt und an Muhammad s.a.w. glaubt, soll daran denken. Muhammad s.a.w. hat dir das gesagt. Wieso sonst machst du das nicht? Wenn du zornig bist und wenn der Shaitan dich gewinnt, dann sag A'udhu billahi minash shaitan rajim, dann geht alles weg. So hat Muhammad s.a.w. gesagt. In einem anderen Hadith, der uns erzählt, wie man sich zu Hause bewaffnet, sagt, der Hadith ist bei Sahih Muslim. إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه. Wenn jemand nach Hause kommt und erwähnt Allah dabei beim Eintritt, wenn er zu Hause eintritt und wenn er auch isst, erwähnt Allah, was passiert da? قال الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء. Der Satan sagt zu seinen Freunden, ihr habt heute keine Schlafmöglichkeit und keine Essmöglichkeit. وَإِذَا دَخَلْ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهِ. Wenn aber reinkommt und in die Wohnung reinkommt und erwähnt Allah dabei nicht, sondern hat in Walkman, wie heißen diese Singer? MP3-Player, genau. Hat hier einen Michael Jackson in seine Ohren, hört und kommt rein, tanzend. Dann freut sich der Shaitan. Was sagt der Shaitan? Sagt zu seinen Freunden, kommt! Ihr habt Schlafmöglichkeit sicher. Und habt die Essmöglichkeit auch sicher. Kommt hier! Ihr habt heute sogar eine richtige Nacht. Kostenlos. Es gibt unter ihnen auch Arbeitslosen. Es gibt unter ihnen auch Sozialhilfeempfänger. Die brauchen auch was kostenlos ist, was billig ist, wo sie nicht bezahlen können. Es gibt bei ihnen auch Obdachlosen. Und du weißt, wie die Obdachlosen sind? Ja? Leider. Manchmal riechen sie. Die Leute, die keine Möglichkeit zum Reinigen haben und zum Duschen und so, ja? Es gibt unter ihnen auch Obdachlosen. Stell mal vor, du bringst einen gehassten Satan, der obdachlos ist und der schlimm und der stinkt, und du bringst ihn nach Hause rein in dein schönes Bett und du lässt ihn schlafen und du lässt ihn mitessen. So passiert das, wenn man dabei Allah nicht erwähnt. Das ist bei Sahih Muslim. Eine andere Hadith. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat uns auch gelehrt, wie wir uns zu Hause verhalten. Aisha radiallahu anha erzählt uns, wenn Muhammad sallallahu alaihi wasallam, der Hadith ist bei Musnad Abi Ya'la, wenn Muhammad sallallahu alaihi wasallam in die Toilette reinkommt, er sagt, O Allah, ich nehme bei dir Zuflucht von dem Satan und von seinen Frauen, von ihren Frauen, von den Satanen sowie von ihren Frauen. Einer der gemochten Orte für den Satan ist Toilette. Da sind sie gerne. Und wenn du deine Kleidung ausziehst und du sagst Bismillah, du erwähnst Allah dabei, Allah schafft eine trennbare Wand, eine Decke, die dich von den Shayatin schützt und deckt. Denk daran, egal wie du, ob Frau oder Mann, wenn du deine Kleidung ausziehst, dann sag Bismillah. Erwähne Allah subhanahu wa ta'ala. Ein anderer Hadith. Wir haben gesehen beim Eintreten, in der Wohnung eintreten, jetzt beim Rausgehen, der Shaitan, der in der Nacht dich gelassen hat und er durfte nicht mit rein, er wartet draußen auf den nächsten Tag und er wünscht, dass du draußen vieles vergisst. Also, er wartet auf dich. Er sagt, oh, wann kommt er raus? Wann kommt er raus? Und er beobachtet deine Wohnung. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, Hadith bei Tirmidhi, Al-Albani sagt, dass es sahih ist. إِذَا خَرَجَ أَحَدُكُمْ مِنْ بَيْتِهِ. Wenn jemand von zu Hause rauskommt und er sagt, Bismillah, tawakkaltu ala Allah, auf Allah zähle ich und vertraue ich. Wala hawla wala quwwata illa billah. Der Satan guckt ihn und weint und sagt zu seinen Freunden, er sagt ihn und er ruft ihn, aber du hörst ihn nicht. Er sagt dir, kufita. وَوُقِيْتَ وَتَنَحَّى عَنْهُ الشَّيْطَانِ. Allah reicht dir als Helfer heute. Das ist Nummer eins. Zweitens, Allah schützt dich heute. Und drittens, der Shaitan flüchtet von ihm. Also, am Tag und in der Nacht, die ganze Zeit, die ganze Zeit hast du deine Kalaschnikow bei dir und du schlachtest ihn und du tötest ihn die ganze Zeit. Oh, was ist los? In jeder Zeit sagt er Bismillah. In jeder Zeit erwähnt er Allah. Was habe ich von diesem Mann? Er ist immer beschützt von mir. Wallahi, manche Brüder kommen zu mir und sagen mir, ich habe Probleme. Ich habe Probleme mit Flüstern. Der Shaitan flüstert bei mir so viel. Er macht mir Probleme bei der Waschung. Er macht mir Probleme beim Gebet. Ich sage dir, Bruder, das kommt davon, weil du nicht nach der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam gelebt hast. Sei sicher, wenn dein Leben immer so wäre, dass du jeden Tag und jede Nacht und bei jeder Handlung Allah erwähnst, dann wäre Shaitan niemals. Dann hätte Shaitan niemals so eine Kraft gehabt, womit er dich gewinnt und womit er zu dir kommt. Niemals. Du wirst ihn immer zerstören. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt in einem Hadith von Bukhari, das ist bei Al-Bukhari, es gibt drei Waffen, die Allah subhanahu wa ta'ala uns gegeben hat. Sie sind im Koran. Diese Waffen sind nicht Raketen oder Kalaschnikow, sondern sie sind Bomben, die du bei dir hast. Und du schmeißt das. Das, die erste Bombe ist, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ. Die zweite Bombe ist, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ. Und die dritte ist, قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt dazu, إِذَا أَوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ Aisha erzählt uns, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bevor er ins Bett geht, bevor er schläft, er nimmt seine Hände zusammen und er spuckt trocken, jetful oder jenfut. Hakala, so. Das ist trockener Spuck. Und er liest, قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ اللَّهُ الصَّمَدْ In deiner Hand. Die Surah von Ikhlas. Und قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ Was macht er damit, Muhammad sallallahu alaihi wasallam? ثُمَّ يَمْسَحُ بِهِمَا وَجْهَهُ Er streichelt damit sein Gesicht. وَمَا بَلَغَتْ يَدُهُ مِنْ جَسَدِهِ Und alles, wo seine Hände in seinen Körper kommen. Alle sein Körper. Wie er kann. Und wie es möglich ist. Ja? Und was er erreicht. Als Muhammad sallallahu alaihi wasallam krank war, denkt ihr, er hat das gelassen? Nein. Aisha radiallahu anha hat für ihn das gemacht. Er hat ihr gesagt, mach mir bitte. Und sie hat für ihn, und sie hat ihn auch gestreichelt. Ja? Das beweist, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam uns damit sagt, lasst eure Waffe nicht. Wenn der Scheitan uns Knoten knüpft, hier, dann mach deine Waffe, indem du dich von ihm schützt. Einmal sagt Muhammad Sassen zu einem Mann, guckt mal, er hat eine schöne Methode, wie er den Menschen lehrt. Einmal sagte er zu einem Mann, Qul, sag, oder sprich. Der Mann sagt, ich habe nichts gesagt. Ich verstehe nicht. Dann sagt Muhammad also zu ihm nochmal, Qul, sprich. Dann habe ich nichts gesagt. Dann hat er ihm gesagt, Qul, sprich. Dann sagt ihm, ja Rasulallah, was soll ich dann sprechen? Er sagt, Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والمعوذتين und die zwei Suren wenn du am Abend bist und wenn du am Morgen bist sprich das und dann sagt er ihm dreimal am Abend und dreimal am Morgen und wenn du das tust Allah reicht dir als Hilfe von allen schlechten Sachen Allah reicht dir als Beschützer von allen schlechten Sachen. Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat immer bei Allah, immer Zuflucht bei Allah gerufen, gesucht von dem gehassten Shaitan. Aber als er قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدْ offenbart bekommen hat und قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ was ist passiert? Er hat diese Bittgebete gelassen und er hat nur diese drei Suren gelesen. So steht in Sahih in Tirmidhi und der Albani hat das als Sahih gezeichnet. Manchmal kommt der Shaitan und er spielt mit dir ein paar Spiele. Er will dich nur stören. Er sagt dir, sag mal, wer hat die Erde erschaffen? Du sagst ihm, Allah. Dann sagt er dir, und wer hat die Himmel erschaffen? Dann sagst du ihm, Allah. Und wer hat die Berge erschaffen? Dann sagst du Allah. Und wer hat deine Mutter und deinen Vater und dich erschaffen? Sagst du Allah. Und wer hat Allah erschaffen? So sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wenn das kommt, fasta'id billah, du sollst Zuflucht bei Allah suchen und hör auf. Du sollst aufhören, und sag, A'udhu billahi minash shaitan rajim. Das ist von dem gehassten Shaitan. Einmal war ein Gefährte des Propheten sallallahu alaihi wasallam hinter Muhammad s.a.w. in einem Esel. Zusammen waren sie auf einem Esel. فَعَتَرَ الْحِمَارِ Der Esel ist gestäubert. Gestäubert. Gestäubert, ja? Ja, subhanallah. Gut. Also, dieser Esel ist gestäubert. Und dann sagt dieser Mann, du sollst zunichte gehen, o Satan. So hat er gesagt. Er hat gesagt, du sollst zunichte gehen, du Satan. Muhammad Sassim hat ihm gesagt, nein, sag das nicht. Sag das nicht. فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ تَعِسَ الشَّيْطَانُ فَعَظَمَ الشَّيْطَانُ فِي نَفْسِهِ Wenn du ihm sagst, du bist schlimm, du sollst zunichte gehen, o Satan, er wird stolz und er wird auf einmal, er bläst dich auf, genau, und er wird groß, weil er sagt, oh, guck mal, er denkt, dass ich ihm dieses Schaden gebracht habe. Ich will das. Er ist auf einmal stark. Was sollst du sagen, sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Er sagt dir, sag Bismillah. Das passiert mal, wenn du auf dem Weg bist, oder vielleicht mit deinem Fahrrad, oder, dann sag Bismillah. Was passiert da? Zasagarat ilayhi nafsuh, hatta yakuna asghara min dubab. Er wird so klein, bis er eine Größe, eine Fliege erreicht. So klein. Durch diese Bismillah. Bismillah. Attention, also. Vorsicht, wenn du, sage ich mal, fällst oder etwa eine Verletzung bekommst und du sagst, ach, dieses bekannte Wort, wir haben einen Umgang, Dialekt, wenn man etwas sagen möchte, dann in Marokko, da ändert man die erste Buchstabe und sagt man, Käse mit Scha. Mit dieses Wort. Dieses Wort ist schlecht. Ja, du fällst und du sagst, Käse, dieses Wort, das ist nicht gut. Habt ihr das jetzt? Viele sagen das. Bei jeder Kleinigkeit. Ah, er hat was verpasst oder er hat, Käse. Was ist das? Das ist nicht gut. Der Scheitan, du hilfst den Scheitan gegen dir selbst und er wird immer größer, dann sagt, Bismillah. الحمد لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إما أرغنست الله والله هذه الناسيون من محمد هي so berühmt und so beschrieben im Koran wir sind die Erwähner Allahs والله wir sind viel besser als alle Nationen die vor uns waren weil bei jeder Sache sagen wir بسم الله الحمد لله الله أكبر أمة الحمادين Isa nennt uns die Dankbaren, die dankbare Nation. So nennt uns Jesus, a.s. Wallahi, wenn du diese Nation vergleichst mit der Nation damals von Kinder Israel, ja, subhanallah, wallahi, ein ganz großer Unterschied. Ich lese gestern in dem Alten Testament, in Mose 4 und 5. Ich war schockiert. Ich war schockiert, was die Kinder Israel mit Moses gemacht haben und mit Allah. Und wie sie zu Mose sagen, du hast uns und dein Herr, ihr habt uns in diese Wüste gebracht von Ägypten, damit wir hier sterben. Ihr habt uns zerstört. Wir haben nichts zu essen, nichts zu trinken. Sie sagen das zu dem Prophet. Sie sagen das zu Allah und nicht nur. Mose hat einen Termin mit Allah in dem Berg, 40 Tage und 40 Nächten. In dem 40. Tag sagt Allah zu ihm, geh zu Kinder Israel. Sie haben gesündigt. Sie haben ein Kalb als Gott genommen. Dann hat er die Tafeln genommen und er schmeißt sie von Wut und von Zorn. Und er findet sie so niederwerfend von diesen Götzen. diese Kalb, den sie gebaut haben. Ja, subhanallah, diese Nation, die Nation von La ilaha illallah, bei jeder Handlung sagst du La ilaha illallah, bei jeder Handlung sagst du Bismillah. Wallahi, diese Nation ist so ausgezeichnet von Allah subhanahu wa ta'ala. Mit Gottes Erwähnung. Wir erwähnen immer Allah. Beim Guten und beim Schlechten. Stellt euch mal vor, ich komme zu einem Bruder, der ist krebskrank. Er ist vor dem Tod. Wie geht's dir? Wallahi, alhamdulillah, es geht mir gut. Subhanallah. Wer gibt ihm dieses Gefühl? Er sagt dir, alhamdulillah, Gott sei Dank. Gott sei Dank, es geht mir gut, alhamdulillah. Könnte schlimmer sein. Ja? Das ist die Nation von den Dankbaren. Möge Allah uns von den Dankbaren machen. Ansonsten gibt es so viele Undankbaren von unserer Nation auch. Möge Allah sie alle recht leiten und alle Menschen auf der Erde. So, weiter mit den Vernichtungswaffen. Vernichtungswaffen, damals wurde das da gesagt in den Medien, dass es in Irak chemische Waffen gibt, ja? Massenvernichtungswaffen. Haben Sie das gefunden? Wirklich nicht? Haben Sie das gefunden? Mhm. Sie haben es nicht gefunden. Und so haben so viele tausende Muslime getötet. Und jetzt vorgestern oder vor 3 Tagen sagt der Pharao unserer Zeit, Bush, er sagt im Fernseher, oh, es waren Fehler bei den Geheimdienstinformationen. Sie haben uns falsche Informationen gegeben. Tut uns leid. Tut uns leid. Subhanallah. Unser Blut ist so billig geworden. 26.000 Muslime wurden in Afghanistan getötet. Das sind die Zahlen von Nation Uni. Für die 3.000, die im World Trade Center gestorben sind. 3.000, 26.000. Von welchen? Von denjenigen, die World Trade Center zerstört haben? Nein, von armen Menschen. Armen. Die 280, die eine Hochzeitsfeier gefeiert haben. Und da kam eine Rakete inmitten der Feier. Und zerstört alle tot. Und der Flieger, der sagt auch, war Fehler. War Fehler. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wenn ein Hund, sage ich mal, von Ihnen getötet wird, dann machen Sie, dann gehen Sie zu Sicherheitskongress. Ein Hund. Aber wenn ein Muslim stirbt, wer spricht für uns? Wo ist die Gerechtigkeit? Wir leben in einer ungerechten Zeit. Die Leute sehen, wie ungerecht dieser Krieg ist. Wir haben alle gesehen, vor dem Irakkrieg, was ist passiert? War das nicht so, dass alle Menschen in Europa in Demonstrationen rausgegangen sind? In Spanien 4 Millionen Spanier. In Rom 2 Millionen Italiener. In Berlin so viele hunderttausende Menschen sind raus. Gekommen, sie sagen Nein zum Krieg. Und trotzdem kam der Krieg. Und sie haben die Muslime zerstört. Mehrere Tausende. Fallujah wurde zerstört. Wer spricht dafür? Das war eine Klammer, die ich aufgemacht habe. Mache ich wieder zu. Aber ihr müsst wissen, das Ende von dem Ungerechten ist schlecht und hart und schlimm. Allah lässt ihn. Lässt ihn. Lässt ihn mit seinem Unrecht. Aber wenn er ihn trifft, dann lässt er ihn keine Sekunde. Deswegen möge Allah die Menschen alle recht leiten. Möge Allah die Muslime mehr Geduld schenken. Möge Allah uns helfen und alle ungerecht behandelten Muslime. Wisst ihr, wenn wir schlafen, wo, wenn der Shaitan übernachtet? Wisst ihr, wo der Shaitan übernachtet? Wo? Wer sagt mir wo? Im Ohr. Nö. Hä? Mhm. Nase. Wo? Toilette. Auf die Lippen. Sehr schön. Das ist ungefähr. Der Shaitan übernachtet in Chayashim. Chayashim, alles, was in der Nase ist. Hier, in diesem Bereich. Hier übernachtet der Shaitan, der Satan. Wie ist der Shaitan überhaupt? Aber er übernachtet dort. Was hat uns Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dafür gesagt? In einem Hadith bei Sahih Muslim und bei Musnad Imam Ahmad und Sahih Ibn Khuzaymah, er sagt uns, wenn jemand aufsteht, dann soll er Wasser in seine Nase reinmachen und er soll seine Nase waschen dreimal, weil der Shaitan dort übernachtet. Ha? Mach das. Immer wenn du aufstehst, vor dem Wudu, ohne rituelle Waschung, du wäschst gerade dein Gesicht, deine Nase, unbedingt waschen. Und sag Bismillah dabei. Ein Mann, das ist bei Bukhari, ein Mann, wurde Muhammad Faslim, haben sie ihm erzählt, ja Rasulallah, der Mann so und so, der hat verschlafen, er hat geschlafen und er ist nicht zum Gebet aufgestanden, zum Morgensgebet, bis er den Morgen erreicht hat. Er sagt, Daka rajulun bala shaytanu fi udhuni. Das ist ein Mann, der Shaitan hat in sein Ohr uriniert. Gefällt dir das? Der Shaitan uriniert in deine Ohren. A'udhu billah. A'udhu billah. Und deswegen, wenn du Koran hörst, der kommt nicht zu deinem Herz, weil deine Ohren verschmutzt sind. Ha? Schlaf nicht, wenn es zum Gebet gerufen wird. Das Gebet ist 6.10 Uhr. Steh auf. Du hast bis 7.30 Uhr Zeit und bete. Bete, das verrichte dein Gebet. Wir haben die Ayah vorhin gelesen. Al-Azan. Wallahi, so viele Brüder und so viele Menschen, so viele Muslime verpassen das. Dass sie nicht Azan machen. Zu Hause oder wenn er auf einer Reise ist, dann macht er kein Adhan. Mir hat das schon gefallen einmal. Da sind wir von Bonn. Von Bonn zurück. Zwei große Autos. Und der Bruder, Abdurrahman, Hafidahullah, möge Allah ihn recht leiten und bewahren. Er ist über den großen Auto hochgegangen. Wir waren alleine schön so in der Wald. Allahu Akbar. Weißt du, was da passiert? Wenn du Adhan machst, Muhammad s.a.w. sagt uns, إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ أَدْبَرَ الشَّيْطَانِ وَلَهُ بُرَاطٍ حَتَّى لَا يَسْمَعَ التَّأْدِيرِ. Wenn es ins Gebet gerufen wird, der Shaitan beeilt sich und er rennt, bis er viele Geräusche macht. Und er flüchtet weg. Wenn Adhan zu Ende kommt, dann kommt er. Also, inwieweit geht er fern? 4 Kilometer? 7 Kilometer? Also, in einem Hadith sagt uns Muhammad s.a.w. إِذَا نَادَ الْمُؤَذِّنُ بِالْأَذَانِ هَرَبَ الشَّيْطَانِ حَتَّى يَكُونَ بِالرَّوْحَاءِ وَهِيَ 30 مِيلًا مِنَ الْمَدِينَةِ. Das ist bei Sahih Muslim. Er sagt, wenn es zum Gebet gerufen wird, der Shaitan flüchtet, bis er Rauha erreicht. Rauha von Medina ist 30 Meilen entfernt. Das ist ungefähr 60, sagen wir mal, 55 Kilometer. Weg. Potsdam, über Potsdam. Nur Adhan. Dann mach ihm Angst. Adhan. Jederzeit Adhan. Muss nicht nur für das Gebet. Du bist zu Hause. Mach Adhan. Allahu Akbar. Geht weg. Er kriegt Schreck. Er kann nicht aushalten. Gehen wir mal zur dritten Seite. Jetzt sagt uns Muhammad, was wir bei Malik und bei Muslim und Bukhari, Wenn jemand Zweifel in seinem Gebet hat und er weiß nicht, wie viel er gebetet hat, 3 oder 4, was macht man da? فَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ Er soll nochmal stehen und nochmal eine beten und danach soll er 2 Sajda, 2 Mal niederwerfen nach dem Ende, 2 Mal niederwerfen vor Taslim. Wenn er das macht, das 2-mal niederwerfen, unterdrückt den Scheitan. Unterdrückt den Scheitan. Deswegen machen wir das. Und wenn du ein Aya erreichst, trennt mal die beiden. Trennt mal. Er soll woanders sitzen. Ja, damit ihr nicht lacht. Ja? Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn man Koran liest, geh mal woanders, geh mal hinten, ja? Ja. Wenn man Koran liest, kümmere dich um ihn. Wenn man Koran liest und man erreicht eine Sajda, ein Niederwerfen im Koran, dann werfe dich nieder. Manchmal erreichst du diese Stelle, wo du niederwerfen musst. Dann werfe dich nieder. Für Allah subhanahu wa ta'ala. Wisst ihr, was da passiert? I'tazal al-shaytan wa yabki. Der Shaytan geht in der Ecke und er guckt dich und er weint. Er sagt, wa waylah, ja waylah, oh wehe mir, oh wehe mir. Und dann sagt er, der Sohn Adams hat den Befehl bekommen, sich niederzuwerfen und er hat es sofort getan. Ich habe es verweigert. Ihr sollt die beiden trennen. Also, es gibt eine bestimmte Dua, was man dafür sagt. Allahumma ighfirli biha sayya umhuli laka khati'a warfa'ni biha daraja waghfirli biha kama ghafarta li sayyidina Dawud. Es gibt mehrere Dua-Arten und dazu gehört das. Ansonsten sagt Subhan Rabbil A'la auch reicht, inshallah ta'ala. Ja, er weint dabei. Guckt mal, alles was Scheitan stört, haben wir heute erwähnt. Stör ihn. Wenn du weißt, dass dein Feind, der dich zerstören will, dass du ihn auch, dass du ihn zerstören kannst, dann mach das. Es gibt so viele Sachen, du störst ihn. Jede Kleinigkeit, auch wenn es Schuhen anziehen, wir kommen auch dazu. Hier im Gebet. Es gibt Leute, die beten, Allahu Akbar. Auf einmal macht er so. Er guckt zu. Oder er guckt zu. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt dazu, Hadith ist bei Sunan Nasa'i und Albani hat das als Sahih gezeichnet. Er sagt, ذَلِكَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الصَّلَاةِ Das, was Shaitan von deinem Gebet klaut. Er hat dir das geklaut. Als ob du ihm 1000 Euro zu jemandem gelassen hast und er hat dir das geklaut vor deinen Augen. Er hat dir vom Gebet was geklaut. Und deswegen tut das nicht. Auch bei dem Gebet. Es gibt Muslime, die sich im Gebet nicht gut hinstellen. Und sie lassen Abstände zwischen ihnen. Einer neben dem anderen. Und da gibt es so viele Abstände. Was sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam dazu? Der Hadith ist bei Musnad Imam Ahmad sahih. Hadith sahih. Wie Sheikh Shu'aib al-Arnaut rahimahullah gesagt hat. Er sagt, Rasus Sufuf, ihr sollt eure Reihen richtig zusammenstellen, dass das eine einzige Reihe bildet. Warum, ja Rasulallah? Er sagt, ich sehe, wie die Shayatin, wie die Schafen, wie die weißen Schafen zwischen euch rankommen. Das passiert im Gebet, ja. Dann stör ihn beim Gebet. Das ist ein Hadith sahih, dass die Shayatin unter den Reihen sind und besonders finden sie Plätze da, wo der Bruder weit entfernt von dem anderen ist. Lass ihn keinen Platz. Du wirst weniger Flüstern bekommen beim Gebet, weil du gibst ihm nicht diese Möglichkeit. Barakallah, das ist ganz, ganz lieb. Also macht eure Reihen gut im Gebet. Einmal kam ein Mann zu Muhammad und sagte ihm: Ja, Rasulallah, ich bete manchmal und ich lese Koran und manchmal komme ich durcheinander, ich vergesse. Muhammad sagt ihm: ذلك شيطان يقال له خنزب. Das ist ein Shaitan, dessen Name خنزب ist. Er kommt extra im Gebet. Wenn er kommt und er flüstert bei dir, dann sollst du in deine linke, du sollst A'udhu billahi minash shaitan ar-rajim sagen und in deine linke Seite ein trockenes Spuck machen. Dreimal. Und dann hat er gesagt, und dann habe ich das getan und dann ist das weg und ich bekomme nicht mehr dieses Flüstern. Aber nur wenn du alleine bist. Nicht wenn jemand neben dir ist und du machst ihm auf einmal. Dann sag ich, was ist los? Dann spuckst er auch dich auf. Nur wenn du alleine bist. Wenn du mit der Gruppe bist, mach das nicht. Weil du damit anderen Leuten störst und weil du andere Leute schädigst. Ja? Beim Gebet. Wenn du betest, dann mach eine Trennung vor dir. Und sei nah, so möglich, zu dieser Trenner. Zu Sutra. Weil der Shaitan vor dir kommen will. Dann mach das so eng. Ja, deswegen in der Sunna haben wir 1,5 Meter. Einen, Talat Adro, 1,5 Meter. Ja? Auch beim Gebet. Wenn du Tahiyatu Lillah machst, dann mach mit deinem Finger. Zeig mit deinem Finger und bewege das. Bewege das, weil Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, bei Imam Ahmad, Al-Albani hat das als Hasan gezeichnet in Sifat Salat al-Nabi. Er sagt, la hiya ashaddu ala shaytani min al-hadid. Das ist härter für den Shaitan, als dass du ihn mit einem Eisen schlägst. Weißt du warum? Weil es nur Tawhid gibt. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Und Allahumma salli ala Muhammad. Alles nur Erwähnung. Das ist für ihn schlimmer, als wenn du ihn mit Eisen schlägst. Dann nutze das. Stör ihn immer, wie er dich stört. Stör ihn jede Zeit. Bis er immer weint. Warum lasst ihr so? Und er kommt zu mir und sagt, ich habe Flüstern. Ich habe Flüstern. Mach das. Und immer und jeden Tag und du wirst sehen, was da passiert mit Allahs Hilfe. Ein Mann, ein Gelehrter sagt, Al-Harith ibn Qais, er sagt, wenn der Shaitan zu dir kommt, manchmal kommt er zu dir und er sagt dir, oh, du bittest so lang und so gut. Er will dich nur stören, dass du ein schlechtes Gefühl hast, oh, bin ich jetzt ehrlich, aufrichtig bei meiner Tat? Er will dich nur stören, damit du stolz wirst. Er kommt, er sagt dir, oh, du betest lang und gut. Al-Harith ibn Qais sagt, dann mach es länger. Mach es länger, weil wenn du stoppst und aufhörst, das ist doch ein Beweis, dass du stolz bist. Mach es länger. Ja, ich mache für Allah und mach es länger gegen ihn. Ja? فَهَذِهِ مُخَالَفَةُ الْوَسِيرُ كَيْدِهِ Es gibt eine Sache, wallahi, heutzutage haben wir diese Möglichkeiten nicht, besonders in Deutschland. In Marokko hatten wir das so schön genossen, dass man diesen Mittagsschlaf schläft. Ja? Muhammad sallallahu alaihi sagt, schlaf im Mittag kurz, weil die Shayatin, die Satane, die hassen diese Zeit, die machen das nicht gerne. Sie schlafen diese Zeit nicht. Also wir machen immer das Gegenteil von dem Shaitan. Immer das Gegenteil, stör ihn. Dann sagt er, oh, bei jeder Sache macht er nur das, was ich nicht mag. Und du störst ihn psychisch, aber auch zerstörst du ihn mit deiner Waffe. Allah, sagt Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Bukhari, Allah mag das Niesen. Und er hasst das Gähnen, heißt das, ha? Gähnen. Wa yakrahu at-tasa'ub. فَإِذَا عَطَسَ أَحَدُكُمْ وَحَمِدَ اللَّهِ Wenn jemand niest und er dankt Allah dabei, dann soll der andere für ihn beten. يَرْحَمُكَ اللَّهِ Aber At-Tathaub, das Gehen, ist von Shaitan. Wenn jemand geht, dann soll er das unterdrücken, wie er kann. Weil, wenn jemand geht und dabei eine Laute macht, dann wisst ihr, was diese Laute ist? Das ist das Lachen von dem Shaitan vom Innen, von deinem Innen, weil der Shaitan bei dir drin ist. Und wenn du gehst und dabei diese Stimme machst, das ist sein Lachen. Er reißt deinen Mund. Er lacht dabei. Dieser Hadith finden wir bei Bukhari und bei Muslim. At-tasa'ubu min ash-shaytan. Fa'idha tasa'aba ahadukum, falyaruddahu mastata'. Derjenige, der geht, er soll das zurückmachen und zurückhalten, wie er kann. Und wenn er ha, ha sagt, dachik al-Shaytan. Der Shaytan lacht dabei. Und außerdem, du sollst beim Gehen deinen Mund zumachen. Vorsicht, mach deinen Mund zu. Warum? Weil der Shaytan sagt, das ist eine